Wie wir durch die ihm entsprechenden Avatare sahen, stellt es sich auf die Ebene der sinnbildlichen Bestialität und die der Tierkreise, das heißt in die demiurgischen Gebiete. Fast am Ende dieses Yuga wird Poseidon das Polare über Borea, das letzte Thule, unsichtbar machen. Das zweite Hyperborea soll von dem Sitar Saturn und seiner Gemahlin Rheha regiert worden sein. Das sagt Vergil in seiner Eklogae 4 über das goldene Zeitalter. Das Reich Saturns und Rheas kehrt wieder. Das Satya-Yuga. Saat gleich Sein. Saat Ur No. In der Mitte die Rune Ur, die den Ursprung anzeigt. Saat Ur, das ursprüngliche Sein, der König Hyperboreas. Wotan, der Gott der Germanen, der Nordische, ist ein Sohn Boros und ein Enkel des Bori. Die älteren Griechen wussten das, weil sie auch Nordische waren. Apollo ist Wotan, Apollo, ohne Pol, jenseits des Pols. Ein hyperboreischer Gott des ersten Hyperborea, der alle 19 Jahre zum hohen Norden reiste, um seinen Körper und seine Weisheit zu verjüngen. In Wirklichkeit wandte er sich noch weiter als der Norden zum unsichtbaren Hyperborea und von da zum ersten, von wo er freiwillig zurückkehrte. Apollo gleich Wotan. Wenn Jung davon spricht, dass Wotan der Gott des Windes ist, so hat er dies im esoterischen Sinn nicht verstanden. Wotan ist der hyperboreische Gott, der sich opfert, sich am Baume des Schreckens kreuzigt, um die Runen, die magische Wissenschaft der hyperboreischen Kabbala, wieder zu entdecken und sie zur Erde zu bringen. Außerdem ist dies das nordisch-polare Christentum. Unter dem Einfluss der Symbolik der Genesis, ihrer semitischen Persönlichkeiten und ihres jüdischen Gottes übersieht man heute vor allem die germanischen Götter. Die große Verschwörung hat sie mit dem Etikett des Heidentums, des Pantheismus und vieler anderer vom jüdischen Christentum eingeführter Klischees bedeckt. Und wenn man sich dem griechischen Pantheon zuwandte, so tat man es aus freimaurerischer Sicht, das heißt auf rationalisierte Art, höchstens literarisch, verkennend, dass für die Griechen die Götter existierten und so wirklich waren wie die Helden und die Menschen. Die südamerikanische Welt weiß absolut nichts von jener Mythologie. Wir sind das Produkt des ungebildetsten und unwissendsten Christentums und der rationalistischsten Freimaurerei, außerdem Bastardvölker des Blutes und der Seele, mit einigen wenigen Ausnahmen. Aber wenn wir ein Bild des esoterischen Hitlerismus geben wollen, was es war und ist, müssen wir hier vorangehen. Saturn ist der griechische Kronos, der die Zeit verschlingt. Deswegen stellt sich das zweite Hyperborea, wenn nicht außerhalb der Zeit, so doch in eine andere Zeit. Es gibt uns den Schlüssel für seine wahre Lage. Wir sagten schon, Saturn, Satya Yuga, auch Sattva, der reinste der Gunas, der dualistischen Philosophie Samkhya und der tantrischen Philosophie des arischen Indien. Laut ihrer Kosmogonie wird die Materie der Schöpfung von drei Gunas, Grundelementen, gebildet, Sattva, Rajas und Tamas. Die beiden ersten sind rein und dienen dazu, die arischen Kasten im Gesetzbuch des Manu zu gestalten, die brahmanische und die Kshatriya. Tamas ist ein unreiner, vermischter und teuflischer Guna und gibt der Kaste der Sudras und Chandalas Leben. Allem Dämonischen, den vermischten Rassen, den Farbigen, dem Tiermenschen. Es ist Sudra Vansa, die Nichtrasse der Sudras. Für die arischen Perser sind die Asuras die Dämonen, die nur von irdischer Geburt sind, die Dasa. Für die Tibetaner sind die dunklen Mächte die Lamayin, die gegen die Götter des Lichtes kämpfen. Laut dem esoterischen Hitlerismus macht der Demiurg Jehova für seine Schöpfung nur Gebrauch vom dritten Guna, Tamas. Kronos Saturn ist der König von Thule, der entthront wurde und nun schläft in Erwartung der Zeit seiner Wiederkehr. Laut Plutarch bewachen ihn einige Vögel und überbringen ihm die Götterspeise. Er wird mit dem Satya-Yuga wiederkehren, das heißt mit seiner Zeit, die er selbst verschlungen hat. Wir können nun sehen, dass es in Thule ist, in Hyperborea, wo für uns der Mythos des Traumes und der Wiederkehr des schlafenden Königs des Gral entspringt, ebenso Friedrich Rotbart, den die beiden Raben Hugin und Munin bewachen. Von da haben sich die Juden der beiden Säulen Urin und Tumin bemächtigt. Auch der Führer schläft im Eise der Antarktis, im uneinnehmbaren zweiten Hyperborea, unsichtbar, ohne zu altern, weil Saturn Kronos die Zeit verschlungen hat, sie verschwinden ließ. Der indoarische Vishnu ist ein blonder Gott, dessen Wohnstätte sich im Eise des Nordpols befindet, Agartha. Sein Sinnbild ist das Hakenkreuz-Swastika und sein Träger ist auch ein Vogel, Garuda. Die Stadt, in der er lebt, ist Svetadvipa, die Insel des Glanzes, gekennzeichnet durch die beiden Swastikas. Man kann die Ähnlichkeit der Ausdrücke in Sanskrit von Swastika und Svetadvipa wahrnehmen. Vishnu Hari, polarer Gott, ist auch Apollo und Wotan, sitzt auf einem Thron, der von Löwen gestützt wird, sinnbildliche Tiere, die ihrerseits das Tierkreiszeichen des Löwen darstellen. Alle Avatare oder Verkörperungen von Göttlichkeiten in den vier Yugas des Manvatara, der uns entspricht, sind laut Indo-Arya Darstellungen des Vishnu, das heißt von Wotan.